Krähennest Kandidaten-Podcast. Okay, so, fürs Krähennest der Wutze und ich habe hier bei mir den Darkwind, alias den Alexander Reinsch. Hallo erstmal. Hallo. So, kurz zu dir. Wer bist du? Was bist du? Was machst du momentan? Ja, also ich bin Mensch, immer noch. Bin 33 Jahre alt, komme aus Solingen, bin Pirat seit 2009 und seitdem eigentlich auch sehr aktiv innerhalb der Partei. Seit 2011 gehöre ich dem Landesvorstand an, momentan in der Funktion des Beisitzers und kümmere mich da vor allen Dingen um Verwaltungssachen, aber auch um politische Willensbildung, dass halt auch die Leute möglichst mit dem ausgestattet werden, was sie benötigen, um selbstständig arbeiten zu können. Ja, das ist so das, womit ich mich gerade beschäftige. Du wolltest ja, soweit ich das weiß, eigentlich gar nicht so viel machen. Aber seit unser politischer Geschäftsführer ausgefallen ist, machst du das da auch noch, oder? Ja, also in der Tat, ich war ja von Februar 2011 bis Sommer 2012 politischer Geschäftsführer. Das hat sehr viel Zeit gebunden und ich habe halt auch gemerkt, dass ich noch zusätzlich auch noch viele andere Nebenbaustellen in der Partei habe, wie zum Beispiel im Wiki bin ich ebenfalls Bürokrat und das kostet halt viel Zeit und beide Aufgaben waren mir wichtig und da habe ich gesagt, okay, politischer Geschäftsführer mache ich jetzt nicht mehr länger, möchte das aber trotzdem weiter begleiten und habe mich deswegen angeboten, als Beisitzer den politischen Geschäftsführer zu unterstützen. Das habe ich eigentlich auch getan, bis dann Klaus Hammer leider den Vorstand verlassen musste. Und ja, seitdem versuche ich, diese Aufgaben wieder aufzunehmen, merke aber, dass das im zeitlichen Volumen bei mir einfach nicht mehr so klappt, wie es früher geklappt hat. Da habe ich auch beruflich ein bisschen mehr Arbeitsstunden jetzt habe, aber zum Glück haben meine Vorstandskollegen da auch ein großes Stück von der Arbeit mehr mit abgenommen, sodass das eigentlich recht fair verteilt worden ist. Mit anderen Worten, du kannst dir dann deine 2 Tage im Monat piratenfrei auch leisten. Ja, genau, die 2 Tage, ja, richtig. Okay, also, ich habe hier in der Summe 10 Fragen, die ich dir auf jeden Fall stellen muss. Die sind im Vorfeld durch die Piraten Nordrhein-Westfalen mal gestellt wurden und die mit den höchsten Ergebnissen, ja, sind hier. So, fangen wir mal an. Frage 1. In welchem Fachgebiet bist du besonders gut und in welches Ressort passt dein Fachwissen? Welche Schwerpunkte hast du dir selbst gesetzt? Also es geht um die Bundestagsgeschichte. Ja, also ich glaube, dass ich eher ein totaler Allrounder bin und jetzt nicht unbedingt in einem Fachgebiet meine Prioritäten habe. Ich glaube, dass man das auch können muss. Man kann nicht nur Spezialisten haben im Bundestag. Die braucht man auch, aber ich glaube, dass es eine heterogene Mannschaft sein muss, bei der es auch Leute gibt, die die Brücken schlagen zwischen den Einzelnen. Ich glaube, das kann ich ganz gut, weil ich mich eigentlich allgemeinbildungsmäßig fast überall auskenne und mich auch schnell in die Sachen reinarbeiten kann. Ansonsten Schwerpunkte, ja, sind bei mir vielleicht in der europäischen Außenpolitik, Integrationspolitik, aber auch der Stärkung der Bürgerrechte, also Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat, dass halt der Bürger genau weiß, wann der Staat kein Recht mehr hat, von ihm irgendetwas zu verlangen. Und in diesem Hinblick, in diesen Hinsicht möchte ich gerne auch Politik gestalten im Bundestag. Also im Grunde genommen die Urthemen der Piratenpartei so im Anriss. Genau, also deswegen bin ich auch irgendwann mal 2009 in diese Partei gekommen, weil mich diese Themen halt primär interessieren. Und ja, seitdem vertrete ich diese Themen auch nach außen und habe mich auch, soweit es meine Zeit ermöglicht hat, halt auch in diesen Themen engagiert. Also als ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte, auch im Arbeitskreis Datenschutz. Und ja, das sind mir einfach verdammt wichtige Themen. Frage 2. Welche Fähigkeiten bringst du mit, um den Anforderungen an einen Abgeordneten gerecht zu werden? Ja, Fähigkeiten. Also ich habe selber studiert und habe dabei halt auch viel Selbstorganisation gelernt. Ich weiß, wie man politisch arbeitet. Also das habe ich in den 3,5 Jahren, die ich in der Piratenpartei bin, denke ich mal deutlich mitbekommen. Ich habe auch keine Berührungsängste vor politischen Größen. Da bin ich ziemlich unkompliziert. Ich kann Sachen auf den Punkt bringen, sehr gut abstrahieren. Und ich glaube, dass ich eine Integrationsfigur auch sein kann innerhalb von Gruppen von Menschen. Und vielleicht auch ein bisschen da ja einen roten Faden in die Arbeit bringen kann. Ja, ich bin normalerweise eigentlich ein recht ruhiger Typ, bin auch so von familiär jetzt nicht gebunden, was natürlich auch ein großer Vorteil ist, wenn man dann die ganze Zeit nach Berlin pendelt oder auch zum Teil dort wohnen muss. Insofern denke ich, dass ich das Rüstzeug für den Bundestagsmandat auch mitbringe. Na gut, den Ruhepol spielst du ja momentan im NRW-Vorstand auch, also das ist okay. Die dritte Frage. Wie stellst du dir die Einbindung der Basis und damit die Meinungsbildung vor? Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die für uns Piraten eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir sind eine Partei, die sagt, wir möchten gerne, dass die Basis, soweit es geht, beteiligt wird, dass sie sich informieren kann. Und das kann man natürlich am besten umsetzen, indem man die Leute, die sich für diese Fachgebiete, in denen man dann auch arbeitet, interessieren, direkt mit einbindet. Das ist das Erste. Das heißt, dass man da die Leute, die Experten innerhalb der Partei mit einbindet. Das Zweite ist natürlich die Information. Das heißt, Informationen, die man selber in der Arbeit gewinnt, müssen auch nach außen transportiert werden, weil tue Gutes und rede drüber, und das darüber reden ist eine ganz wichtige Sache. Denn da, wo nicht geredet wird, da wird plötzlich angefangen zu denken und zu misstrauen. Und das müssen wir ganz stark als Abgeordnete dann im Bundestag auch vermeiden, dass halt das Misstrauen gegenüber den Abgeordneten hochkommt. Da können wir, glaube ich, auch ein ganz Stück aus den Erfahrungen lernen, die jetzt unsere Landtagsabgeordneten schon hier und da machen. Und ja, dafür muss man dann auch natürlich innerhalb der Fraktion auch Geld in die Hand nehmen, um diese Arbeit, die man macht, auch nach außen zu kommunizieren. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit aufwendiger ist, aufgrund der Größe unseres Bundeslandes, das dann auch rüber zu bringen zur Basis. Sieht man ja aktuell, dass der Aufwand zwischen unseren Abgeordneten im Landtag und der Basis doch momentan noch ziemlich kompliziert ist. Ja, genau. Also das wird man wahrscheinlich nur über wirklich große, massive Pakete an Arbeitszeit auch leisten können, dass man das rüberbringt. Und ja, das muss man halt auf verschiedenen Ebenen auch rausfiltern. Nicht jeden interessiert alles. Und es geht vor allen Dingen halt darum, dass, wenn Leute sich für etwas interessieren, sie die Informationen auch bekommen, die sie möchten. Dass es nicht im Grundrauschen untergeht. Ja, das stimmt. Frage 4. In welchen Bundes-AGs oder Landes-AKs hast du bisher mitgearbeitet und welche Ergebnisse sind dabei herausgekommen? Ja, also in Zeit des also 2010 habe ich in der, im Arbeitskreis Bildungspolitik mitgearbeitet. Und da auch das Landtagswahlprogramm ein bisschen mitgestaltet. Danach war ich erstmal in keinem weiteren AK, nachdem die da irgendwie so ein bisschen alle gestorben sind. Habe mich dann vor allen Dingen halt um den kommunalpolitischen Aufbau im Bergischen Land gekümmert. Dann bin ich in meiner Zeit als politischer Geschäftsführer eigentlich in der Funktion so gewesen, dass ich relativ neutral sein wollte, keinen Arbeitskreis bevorzugen, habe allerdings auch Arbeitskreise versucht, soweit es geht, halt wieder auf die Beine zu stellen nach der Brache, nach der letzten Landtagswahl 2010. Habe mich dann im Arbeitskreis Datenschutz engagiert, wozu mir dann jetzt aber allerdings auch die Zeit fehlt im Moment. Deswegen habe ich da nicht so viel in diese Richtung getan. Also mein Engagement war immer mehr im Bereich der Verwaltung, auch im Wiki, im Bund. Das ist ja auch kein Arbeitskreis, der politisch arbeitet, sondern eher die Strukturen halt schafft. Da sehe ich auch einen Großteil meiner Stärken drin. Zeigst du ja und hast ja im Grunde genommen mit Frage 2 die Fähigkeiten, Anforderungen eigentlich auch erklärt, dass du eigentlich mehr oder weniger die Schnittstelle zwischen vielen Sachen bist. Frage 5. Wie stellst du dir die konkrete Arbeit der Abgeordneten untereinander vor? Ja, also da denke ich mal, können wir eine ganze Menge auch lernen von dem, was die Abgeordneten aus den Ländern so richtig gemacht haben oder teilweise was halt noch verbesserungswürdig ist. Ich glaube, es muss klar im Vorfeld geklärt werden, wer was machen möchte. Denn wir werden wahrscheinlich eine eher kleine Mannschaft sein, um die ganzen Ausschüsse auch zu bearbeiten. Der nächste Bundestag wird wahrscheinlich weit über 600 Mitglieder haben, viele Ausschüsse haben und wir werden wahrscheinlich vielleicht 30, 40 Abgeordnete davon stellen. Das heißt, das wird sehr viel Arbeit für uns sein. Und diese Arbeit muss man möglichst so verteilen, dass man die Ressourcen innerhalb des Bundestages vollständig ausnutzt. Das heißt, schaut den wissenschaftlichen Dienst möglichst häufig zu nutzen, die Expertisen aus der Partei heranzuziehen, sodass die Abgeordneten im Grunde genommen mehr eine Mittlerrolle und Koordinationsrolle in der Arbeit machen. Weil wenn sie sich selber noch ganz tief reingraben müssen in diese Arbeit und die Entscheidung und die Vorbereitung, dann werden wir, glaube ich, die ganze Zeit nur hinterherhecheln. Und es geht ja auch darum, Akzente zu setzen im Bundestag und nicht nur die Politik der anderen zu begleiten. Damit wir mal Halbzeit. Machen wir eine Halbzeitpause mit ein paar anderen Fragen. Kurz in einem Satz eventuell beantwortet. Was bist du, eher Nacht- oder Tagaktiv? Oh, auf jeden Fall nachtaktiv. Stadt- oder Landmensch? Stadtmensch. Warum? Warum? Tja, hab auf dem Land nie gelebt und bin immer in der Großstadt gewesen, kenne es nur mit vielen Häusern und auf dem Land ist es mir ein bisschen zu einsam. Okay. Mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Hui, schwierige Frage. Boah, gute Frage. Ich weiß jetzt nicht. Keine Ahnung. Bei mir wäre es Harald Lesch. Ah ja, stimmt. Der ist ja interessant. Mit dem kann man gut philosophieren, ja, in der Tat. Eben drum. Wie sieht das aus? Was ist dir eigentlich im Leben am wichtigsten? Im Leben am wichtigsten? Ich glaube, dass es meinem Umfeld gut geht. Das ist mir wichtig, weil aus meinem Umfeld, da ziehe ich meine Stärke. Und wenn es dem gut geht, geht es mir gut. Und wenn es dem nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Deswegen, also das Wohl meiner direkten Nächsten ist mir sehr wichtig. Mit anderen Worten ist die Frage, ob du eher Karriere- oder Familienmensch bist, doch relativ einfach beantwortet, oder? Weiß ich gar nicht. Also, meine Familie ist mir zwar wichtig und ich habe auch eine gute Beziehung zu meiner Familie, aber so seit ich in der Partei bin, ist die doch mehr der Fokus als meine Familie. Okay, gut, Halbzeitpause vorbei. Frage Nummer 6. In welchen Ausschüssen möchtest du arbeiten und was wären dann oder sind dort deine Ziele? Ja, also ich würde gerne im Außenausschuss, also Ausschuss sitzen, der... weil mir die Außenpolitik schon immer wichtig war. Ich finde, dass wir als Deutsche eine besondere Verpflichtung haben, die Beziehung innerhalb Europas zu festigen und auch nach außen. Ich glaube, das wäre mein Hauptanliegen, dort reinzukommen. Und ansonsten bin ich da eigentlich sehr offen. Vielleicht Verbraucherschutz und so weiter wäre vielleicht auch noch eine Sache, die mich interessieren würde. Also so diese ganze Geschichte, momentan Israel, was wir so hatten mit diesen Aussagen, wie würdest du damit umgehen? Kurz gefragt. Du meinst das, was in der Partei selber jetzt kam? Ja, was in letzter Zeit so über die Mailingliste ging, etc., beziehungsweise, ja, in dieser Richtung, also was so diese ganze Streitereien, die da momentan waren, wie würdest du da drauf eingehen? Ja, also es ist natürlich ein heißes Eisen immer, wenn man Israel die kritisiert. Nichtsdestotrotz muss man schauen, wo sind Menschenrechte und zwischenstaatliche Rechte tangiert und natürlich stehe ich zu der deutschen Linie, dass Israel ein vollständiges Existenzrecht hat. Allerdings hat es auch eine Verantwortung, denn es hat immer noch Besatzungsstatus in einigen Regionen Und da sind natürlich auch völkerrechtlich Verpflichtungen dran geknüpft und denen muss es nachkommen. Und da müssen wir auch bei aller Freundschaft zu Israel drauf pochen, dass das auch vernünftig bleibt. Deswegen finde ich die Haltung der Bundesregierung in dem Punkt eigentlich recht gut, dass sie da auch mit dem Botschafter Israels, als es darum ging, jetzt hier die Siedlung weiter auszubauen, ein deutliches Wort gefunden hat. Eigentlich eine gute Überleitung zu Frage 7. Wie gehst du mit persönlichen Anfeindungen um? Bist du in der Lage, diverse Dinge ohne Kommentar übersehen zu können? Also das große Stichwort Haifischbecken. Ach ja, auf jeden Fall. Also das habe ich gelernt. Also man muss nicht auf jedes kleine Bellen, was kommt, reagieren. Da wird man nur wirr im Kopf und kann sich nicht mehr auf seine Aufgaben konzentrieren. Also ich selber verfolge eigentlich schon immer die Politik so nach der preußischen Beschwerdeordnung. Wenn sich jemand aufregt, dann soll er doch bitte erstmal eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal überlegen, ob die Sache es wirklich wert ist, da jetzt ein großes Fass aufzumachen. Das gestehe ich auch allen Kritikern zu und wenn die dann noch meinen, ja, das muss aber dringend was gemacht werden, ja, dann kann man sich, denke ich mal, immer zusammensetzen und schauen, dass man was machen kann. Aber ansonsten muss man nicht jeden Angriff direkt mit einem vollen Verteidigungszug oder was auch immer beantworten. Manchmal muss man einfach warten, kommt da jetzt noch was oder kommt da nichts. Und das Haifischbecken selbst, Bundestag, hast du da eigentlich schon mal reingerochen? Ob ich schon mal im Bundestag war? Nee, ich war selber noch nicht im Bundestag, aber seit ich klein bin, habe ich mir mehrfach die Debatten im Fernsehen angeschaut und das fand ich immer faszinierend. Okay, Frage 8. Was machst du vor Ort? Also die Wichtigkeit in Bezug auf deine Wahlkreisarbeit. Also ich habe ganz guten Kontakt zu den Piraten hier vor Ort und glaube, der wird auch nicht abbrechen. Denke ich eher das Gegenteil, wird sich wahrscheinlich intensivieren, weil ich dann natürlich auch die Piraten vor Ort ein bisschen in die Pflicht nehmen möchte, um mir dabei zu helfen, die Themen, die vor Ort wichtig sind und für die ich halt auch sorgen muss, dass sie im Bundestag vertreten werden und angesprochen werden, dass die auch zu mir kommen. Und da denke ich mal, gibt es gute Möglichkeiten, wie zum Beispiel lokale Treffen zu machen, mit mehreren Kreisen, die halt ins eigene Zuständigkeitsgebiet quasi fallen. Das sollte aber kein Problem sein. Damit habe ich gute Erfahrungen bisher gemacht und da denke ich mal, kann man immer wieder drauf aufbauen und anknüpfen. Frage 9. Möchtest du parlamentarischer Geschäftsführer oder Fraktionsvorsitzender werden? Falls ja, was würde dich dazu befähigen? Ja, also ich würde mal so sagen, ich stände dazu bereit, wenn es denn gewünscht ist. Viele der Abgeordneten, die dann aus den anderen Ländern kommen, kenne ich wahrscheinlich so noch nicht. Da müsste man erstmal schauen, wie sind die denn drauf, was für Erfahrungen haben die selber, wie gut sind sie geeignet, um solche Arbeiten auch zu machen. Und ja, also wenn ich sehe, gut, vielleicht ist es sinnvoll für die Fraktion, dass ich mich da auch anbiete, dann würde ich das sehr wohl auch machen, da parlamentarischer Geschäftsführer zu werden. Okay, Frage 10. Warum fehlen die Piraten im Bundestag? Und die Antwort darf maximal 2 Sätze lang sein. Wie lang, wurde aber nicht gesagt. Ja, die Piraten müssen in den Bundestag, damit Bürgerrechte endlich wieder Gehör finden, damit parlamentarische Arbeit wieder in den Vordergrund gerückt wird unserer Demokratie. Und ja, dass der einfache Bürger einen direkteren Kontakt wieder mit seinem Parlament bekommt. Denn wir sind einmal angetreten, um genau das zu verbessern und daran glaube ich noch immer, dass wir das können und dass wir die Einzigen sind, die das können im Moment und dass wir da mit einem guten Beispiel auch die parlamentarische Arbeit im Bundestag wieder ein Stück näher an die Menschen heranbringen können. Fällt mir ein Stichwort Kopieren ein. Es wird ja momentan von den anderen Parteien doch relativ viel von den Piraten kopiert, oder? Ja, klar. Wenn man kopiert wird, ist es immer eine gute Ehre. Aber ich glaube, dass selbst wenn sie jetzt behaupten, mit Transparenz punkten zu wollen, dann meinen sie doch mit Transparenz etwas ganz anderes, als wir das meinen. Und das ist für meine Begriffe vollkommen unzureichend. Ja, das stimmt. Gut, die Fragen sind durch, aber ich habe noch ein paar andere. Was wäre dein größter Albtraum in Bezug auf die Piraten? Ich glaube, der größte Albtraum wäre, wenn unsere Vorstände es nicht schaffen, die Einheit der Partei zu bewahren, weil sie sich permanent in öffentlichen Streitereien ergehen und damit die Partei so lähmen und frustrieren, dass wir wieder in der Bedeutungslosigkeit versinken. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Das stimmt. Im Gegenzug dazu, was würde dich zum Lachen bringen? Also ein Einzug in den Bundestag, der uns für die nächsten 4 Jahre dann auch mitwirken in dieser Gesellschaft garantiert. Das fände ich eine ganz tolle Sache und würde enorme Stärkung von dem, an was wir glauben, mit sich bringen und ich glaube auch einen ganz großen Ruck durch Europa gehen, weil die europäischen Piratenparteien mit einem sehr interessierten Blick auch auf uns schauen und wir da auch große Vorbilder sind. Und ich glaube, da können wir für Europa auch eine ganze Menge mitbewirken. Und das fände ich eine tolle Sache. Das ohne Zweifel. Eine kleine esoterische Frage. Hast du einen Glücksbringer? Nee, habe ich nicht. Glaube ich auch nicht dran. Bin ich ziemlich langweilig. Nee, habe ich nicht. Ach, langweilig ist das bestimmt nicht. Okay, dann machen wir es umgekehrt. Was ist für dich Glück? Glück ist ein höherer Erfolg als die Wahrscheinlichkeit, es ausgeben wird. Auch nicht schlecht. Okay. Was würdest du sonst noch sagen wollen, nach was ich nicht gefragt habe? Wir werden ja in meinen Tagen viele Leute hören und viele, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kommen und ganz unterschiedliche Lebensläufe haben. Und wie auch immer die Mannschaft aussieht, die Nordrhein-Westfalen ins Rennen schickt, wünsche ich mir, dass die sich im Vorfeld schon mal ein bisschen beschnuppern und kennenlernen, um halt auch nachher eine gute und starke Landesgruppe innerhalb der Piraten zu bilden. Und das halte ich für eine ganz wichtige Sache, weil Harmonie in der Arbeit ist eine unabdingbare Sache. Man muss sich nicht unbedingt zum besten Busenfreund machen, aber man braucht ein vertrauensvolles Miteinander und das muss man im Vorfeld schon aufbauen. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass da schon teambildende Maßnahmen auch im Vorfeld der Bundestagswahl ergriffen werden. Mit anderen Worten, Angst vor einigen Leuten, die dort eventuell sprechen könnten? Nö, eigentlich nicht. Also Angst braucht man, glaube ich, nicht haben. Also bisher hat mich ein Parteitag noch nie enttäuscht bei den Entscheidungen, die er getroffen hat. Ich glaube, dass der Parteitag immer mit viel Weisheit die Sachen auch begutachtet hat. Und ich glaube nach wie vor an die Schwarmintelligenz. Und deswegen muss ich da auch nicht Angst vor einzelnen Kandidaten haben. Okay. Gut, 2 Abschlussfragen noch. Was ist dein Lieblingsfutter? Futter? Essen? Ja, jawohl, ja. Tja, also was ich ganz gerne mag, ist von meiner Mutter die Krautrouladen. Die sind sehr gut. Oh ja, da kriege ich auch Hunger. Und dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch? Das ist schwierig. Ich lese nicht viele Bücher. Ich habe aber ich kenne allerdings den Titel nicht mehr, ein ganz interessantes Buch über Netzwerke gefunden, also soziale Netzwerke, Netzwerke im Allgemeinen, wie die aufgebaut sind. Und das fand ich sehr inspirierend, weil da kann man viel dran erkennen, wie Menschen sich untereinander verknüpfen, Informationen fließen. Und wenn man das mal erkannt hat, dann wird einem vieles klarer, warum Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Und wie man auf diese Art und Weise auch Informationen sehr gut streuen kann. Okay, gut. Allerletzte Frage, weil das interessiert mich auch immer. Lieblingsfilm? Lieblingsfilm? Ist schon was älter. Umberto Eco im Namen der Rose, weil ich finde Sean Connery einfach total super. Das stimmt, das ist wirklich ein sehr guter Film. Okay, möchtest du zum Abschluss noch irgendeine Message loswerden? Ja, ich hoffe, dass die Piraten für den Bundestagswahlkampf all ihre Energie mitbringen, die sie aufbringen können, dass wir es noch mehr und noch besser schaffen, unsere Wähler zu motivieren, auch zur Wahlurne zu gehen. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Entscheidung für uns, für die Piraten, um halt auch zu zeigen, dass wir keine Eintagsfliegen sind, sondern dass wir halt ernsthaft Politik machen möchten. Und da müssen wir natürlich noch um die Anerkennung streiten. Das wird viel Arbeit kosten, aber ja, da hoffe ich, dass die Piraten das alles hinbekommen. Bisher habe ich die Erfahrung gemacht, im Wahlkampf kann man die meisten immer wieder aufmuntern, sich doch wieder aktiv zu beteiligen. Ich danke dir. Das war Darkwind oder der Alexander Reinsch für das Krähennest und der Interview der Wutze. Ich wünsche einen schönen Sonntagabend und viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.